jeder weiß es ganz genau. Wir haben die Schnauze voll, du arschgefickte Hurensau. Jeder weiß es ganz genau. Wir scheißen drauf, halt einfach dein Maul. Zeit, so denk ich zurück. Ich hab alles gehabt, ich weiß noch, dass ich jemand war. Man sieht wieder mal, wie sich alles ändern kann. Zum 10. Mal wage ich einen neuen Anfang. Nein, ich hau jetzt auf den Puls, denn ich hab die Schnauze voll. Dauernd werd ich ausgenutzt, leckt mich am Arsch. Wartet, bis ich kacken war, ihr habt mich genug genervt. Das zum letzten Mal, seid euch sicher, dass ich jeden zerfetz. Ich war viel zu lange zu jedem nett. Wir beide schreiben es auf, wir haben es drauf. Ich bin mir sicher, dass du unser Album kaufst. Hört mal her, das ist unser Jahr. 2011 sind wir die Megastars. Jahrelang lief nur Dreck in den Charts. Scheidet euch von uns eine Scheibe ab. Yeah. Jeder weiß es ganz genau. Wir haben die Schnauze voll, du arschgefickte Hurensau. Jeder weiß es ganz genau. Wir scheißen drauf, halt einfach dein Maul. Ihr seid nichts, nur gefickt. Hey du Bitch, du bist nichts. Hey du Wicht, wirst gefickt. Es ist Schicht mit dir, du Bitch. Ihr seid nichts, nur gefickt. Hey du Bitch, du bist nichts. Hey du Wicht, wirst gefickt. Es ist Schicht mit dir, du Bitch. Ja, ich hab genug von diesen Hatern, von diesen Spinnern, die immer fakern, die ihren Shit aufs Neue posen und sich in Glücklichkeit nicht verändern, weil eure Cracks auf meine Nerven stoßen. Mann, was soll der Mist? Gangster-Rapper seid ihr alle nicht. Hört her, Gang, Pato und Play haben euch gefickt, direkt mit dem Schwanz ins Gesicht gepisst. Mann, was ist los? Check diesen Style. Auch im neuen Jahr gibt es daran kein Vorbei. Ich lass euch bleiben, werd auf euch scheißen. Eure Keks in die Luft zerreißen. Deutschrap fängt ganz neu an. Hier sind die Besten aus Deutschland, yeah. Jeder weiß es ganz genau. Wir haben die Schnauze voll, du arschgefickte Hurensau. Jeder weiß es ganz genau. Wir scheißen drauf, halt einfach dein Maul. Yeah, halt einfach dein Maul. 2011, wir schreiben es auf. Pate und Bray, laber nicht, du dämliche Bitch. Ihr seid scheißegal, wir lachen euch aus, wenn wir euch sehen. Lauft oder wir rasten richtig aus. Ihr seid Menschen, die doch sowieso kein Arsch braucht. Jeder weiß es ganz genau. Wir haben die Schnauze voll, du arschgefickte Hurensau. Jeder weiß es ganz genau. Wir scheißen drauf, halt einfach dein Maul.